Ja, eine Geschichte, an die ich mich noch ganz genau erinnere. Und mein Vater hat die immer mit Stolz erzählt. Das geschieht am Unabhängigkeitstag des Kongo. Der belgische König ist da. Der hält eine Rede. Und er preist in seiner Rede alles, was die Belgier in der Kolonialzeit den Menschen im Kongo gebracht haben. Das Protokoll hatte nicht geplant, dass Lumumba an dem Tag spricht. Und nach der Rede des Präsidenten ist er sozusagen am Protokoll vorbei auf die Bühne gegangen und er sagte in dieser Rede, die Unabhängigkeit, die wir heute erlangen, sie geschieht zwar in Einvernehmen mit den Belgiern, aber das ist ein Ergebnis des Kampfes unseres Volkes. Wir haben gekämpft, um sie zu haben. Das ist kein Geschenk. Zusammen, meine Brüder, meine Schwestern, werden wir einen neuen Kampf beginnen. Einen großartigen Kampf, der unser Land zu Frieden, zu Wohlstand und Größe führen wird. Zusammen werden wir soziale Gerechtigkeit verwirklichen und sicherstellen, dass jeder die gerechte Entlohnung für seine Arbeit erhält. Es gibt einen bemerkenswerten Satz in dieser Rede. Er sagte, wir wollen der Welt zeigen, was unser Volk in der Lage ist zu realisieren, wenn es frei agiert. Lumumbas Erben, wie ein Lobbyist für Afrika kämpft. Feature von Johanna Benz und Veronika Frenzel. Und dieses Bewusstsein, du kannst das schaffen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges in unserem Kontext in Afrika, weil die Geschichte Afrikas, die sehr stark geprägt wurde von Gewalt, koloniale Gewalt, aber auch von einer Zerstörung des Selbstbewusstseins. Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries trying to get rich. I congratulate you. They're spending a lot of money. Der Kolonialismus hat die Köpfe der Afrikaner in mentale Satelliten verwandelt, die um die imperiale Sonne kreisen. Seit der Unabhängigkeit hat sich daran kaum etwas geändert. Gubi Watyongo, Schriftsteller aus Kenia. Die Welt ist wirtschaftlich, sozial und ökologisch defekt. Afrika hat das Zeug, die spirituelle Lunge der Welt zu werden. Felvin Sarr, Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph aus dem Senegal. Sehr geehrte Fahrgäste, um 17.27 Uhr erreichen wir Berlin Hauptbahnhof. Afrika. Seit Jahrhunderten eine riesige Projektionsfläche. Bis heute tun sich Europäer und Amerikaner schwer, den kolonialen Geist hinter sich zu lassen. Haben Ratschläge, Patentrezepte im Gepäck. Oder setzen schlicht die wohlbekannte Ausbeutung fort. Immer schon kämpfen Aktivistinnen in Afrika gegen diese Bevormundung. Für mehr afrikanisches Selbstbewusstsein. Sie wollen mitreden und mitgestalten, wenn es um ihren Kontinent geht. Auch in Deutschland. Boniface Mabanza ist einer von ihnen. Weil ob Yanama in Senegal, ob Bali Citoyen in Burkina Faso, Filimbi, Lucha oder die Volksbewegung in Südafrika, all diese jungen Menschen, die wollen eins. Sie wollen keine Objekte von Fürsorgen, von Projekten, die von Onkel Toms durchgeführt werden. Sie wollen nicht. Sie wollen Akteure sein, die mitentscheiden, wo es lang geht. In Deutschland ist Boniface Mabanza vor allem auf kleinen Bühnen unterwegs, auf Nebenschauplätzen. Die großen Bühnen werden weiterhin von Europäern bespielt, von Entwicklungspolitikern, von Afrika-Helfern, von liberalen Wirtschaftsläufen. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Linken, Dr. Boniface Mabanza, Er arbeitet für die kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg. Heute spricht er im Afrika-Haus in Berlin. Das Thema: die afrikanische Diaspora und ihre Verantwortung für den Kontinent. Auf dem Podium sitzen noch ein anderer Diaspora-Aktivist, ein Entwicklungsökonom aus Äthiopien und ein deutscher Professor. Alle Stühle in dem kleinen Ladenlokal in Berlin-Moabit sind besetzt. Vor allem Männer sind da, die meisten dunkelhäutig. Viele ganz formell im Anzug, ein paar in Jeans und T-Shirt. Aber dass die anderen diktieren, was wir sein müssen und welche Art von Beziehungen wir zu ihnen haben müssen, das geht nicht. Das wird nichts, das haut nicht hin, das zeigt die Geschichte. Und da muss man auch aus den alten Denkschablonen, alles ist vom Westen gesteuert, alles muss autonom passieren, muss man rauskommen und nach vorne schauen. Ja, da habe ich doch mal. Hier, auf diesen wenigen Quadratmetern Afrika in Deutschland, zwischen farbenfrohen Wänden und dem Geruch nach Muskat und Koriander, auch hier geht es um die Deutungshoheit. Wer repräsentiert Afrika? Wer weiß, was gut ist für den Kontinent? Und sind nicht so vernetzt. Nur 10-15% des afrikanischen Außenhandels findet innerhalb Afrikas statt. Und das hat viele Gründe, hat was mit Produktionsstrukturen, mit Unternehmen zu tun. Aber es hat auch vor allem mit 4-mal so hohen Zöllen innerhalb Afrikas zu tun, wie mit den Zöllen nach China, Europa und USA. Die Zölle innerhalb Afrikas sind im Durchschnitt 8%, nach Europa sind sie 2%, USA für manche Produkte auch, sagen wir im Durchschnitt auch 2-3%. Also hier gemeinsame Märkte zu schaffen, das ist auf der Agenda der afrikanischen Staaten. Und damit kann man vielleicht einen Schritt vorangehen, um sich auch weniger abhängig vom Westen oder auch von China zu machen. Die Stimmung heizt sich immer mehr auf. Auch im Publikum. Ich bin übrigens überrascht, dass ich hier die afrikanische Stimme vertrete, was diskutiert wird in den afrikanischen Ländern. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und viel zitierte Afrika-Experte Robert Kappel ist überzeugt. Die Afrikaner sollen und wollen sich an Europa orientieren, wirtschaftlich wie kulturell. Wirtschaftswachstum als Lösung für Afrikas Jugend. Wirtschaftswachstum um jeden Preis? Italienische Tomaten, die mit EU-Subventionen gefördert, von rechtelosen afrikanischen Migranten in Europa gepflückt werden und die dann als Importware afrikanische Bauern arbeitslos machen, weil diese mit der Billigtomate nicht mithalten können? Das soll die Lösung sein? Wohl kaum. Ich habe die Geschichten, die mir mein Vater erzählt hat über Lumumba, weil er ein überzeugter Lumumbist war. Diese Geschichten haben nicht alle mitbekommen. Und mich hat das geprägt. Boniface Mabanzas großes Vorbild ist Patrice Lumumba, der erste Ministerpräsident des unabhängigen Kongo. Nach einem Jahr an der Macht wurde Lumumba im Jahr 1960 gestürzt und wenig später ermordet. Der US-amerikanische und der belgische Geheimdienst waren darin verwickelt. Wie Lumumba wurde Boniface Mabanza im Kongo geboren. Er bedeutet viel. Nicht nur für mich, sondern auch für ganze Generationen von Menschen in Afrika. Vor allem im jetzigen Kontext, wo wir leider auch 50 Jahre nach den Unabhängigkeiten sehr viele selbsternannte Eliten haben, die nach wie vor im kolonialisierten Geist bleiben und alles tun, was ihre weißen Meister von ihnen verlangen, unkritisch sind gegenüber den ungleichen Beziehungen zwischen Afrika und Europa. Und Patrice Lumumba hat schon 1959 gezeigt, dass sowas nicht geht und hat das deutlich artikuliert. Liegt es also an der europäischen, der weißen Arroganz, dass der afrikanische Blick selten zu sehen ist, dass AfrikanerInnen in der großen Politik kaum zu hören sind? Um das herauszufinden, haben wir, zwei weiße Deutsche, Boniface Mabanza ein halbes Jahr lang begleitet, zwischen Berlin, Heidelberg, Abidjan und Dakar. Boniface Mabanza, Mitte 40, lebt aus dem Koffer. Er kennt keine Feiertage und keinen Feierabend, hat keine eigene Familie. Freunde trifft er nur selten, sein Leben hat er seiner Mission gewidmet. Um den Hals trägt er einen Anhänger in Form des afrikanischen Kontinents. Meist ist er ernst, konzentriert, ganz Kopfmensch. Ein moderner Handlungsreisender in Hemd und Jackett. Natürlich gibt es viele Aufgaben, die in Afrika übernommen werden müssen. Die dortigen Eliten müssen ihre Arbeit machen. Die Bevölkerung muss sich mobilisieren, um die Eliten wegzujagen, die nicht im Sinne ihrer Interessen arbeiten. Aber es gilt auch, Afrika-Politik hier im Westen zu ändern. Und das ist genauso wichtig wie die Arbeit, die in Afrika selbst gemacht werden muss. 2003 kam Boniface Mabanza aus dem Kongo nach Deutschland. Er promovierte über weltweite Gerechtigkeit in Zeiten der Globalisierung. Schon damals ging es ihm um einen Dialog auf Augenhöhe und ein Ende der ungleichen Beziehungen. Er blieb, um selbst etwas zu verändern. Hier, sagt er, wird bis heute die große Politik gemacht, die das Leben in Afrika beeinflusst. Hier sitzen viele der internationalen Unternehmen, die auf seinem Kontinent so viel Schaden anrichten. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass sich Dinge ändern in bestimmten Kontexten. Dass zum Beispiel der Bergbausektor, das ist ein Bereich, in dem wir arbeiten, besser reguliert wird, dass die demokratischen Mitbestimmungsrechte der lokalen Gemeinschaften berücksichtigt werden. Er sieht sich als Kämpfer in der Tradition des Panafrikanismus. Auch Mabanzas großes Vorbild Lumumba im Kongo steht dafür. Die Panafrikanisten sehen alle Menschen afrikanischer Abstammung als Angehörige einer unterdrückten Gruppe. Sie teilen das Schicksal der Sklaverei, des Kolonialismus und des Rassismus. Aktuell geht es für sie wieder darum, sich vom Einfluss des Westens zu befreien. Ein Schlagwort der Bewegung ist Empowerment, Selbstermächtigung. Gemeint ist, sich vom Westen zu emanzipieren, den Einfluss zurückzudrängen. Mindestens ein Viertel des Jahres verbringt Boniface Mabanza auf dem afrikanischen Kontinent. Trifft Bürgerrechtler, Aktivisten, Künstler. Hält Vorträge, vernetzt und informiert. Und solche Begegnungen sind für mich eine Quelle von Inspiration, eine Verstärkung für das, was ich versuche zu machen, aber auch ein Ort der Vergewisserung. Ich habe dort die Gelegenheit, meine Analysen, meine Diskurse mit denen anderen Menschen zu konfrontieren und um auch letztendlich herauszufinden, ob ich hier in Europa in meiner Arbeit mit den richtigen Themen unterwegs bin, ob ich nah dran bin an den Wünschen der Menschen, die auf dem Kontinent noch leben. Das ist für mich die Bedeutung dieser Reise, auch dieses Mal. Diesmal fliegt er nach Westafrika. In der Elfenbeinküste treffen sich Vertreter der EU und Repräsentanten der Afrikanischen Union zu einem Wirtschaftsgipfel. Es soll um Partnerschaftsabkommen gehen und um eine afrikanische Zollunion. Nach und nach sollen fast alle Zölle fallen zwischen den meisten afrikanischen Ländern und Europa. Die EU-Politiker versprechen, davon profitiert der afrikanische Agrarsektor. Schließlich können die Bauern ihre Produkte einfacher nach Europa verkaufen, sich neue Märkte erschließen. Boniface Mabanza und andere Kritiker sagen, von den neuen Verträgen profitieren vor allem die internationalen Agrarkonzerne. Die 100 Millionen Kleinbauern aber leiden unter den Importen, wie schon in der Vergangenheit. Sie können nicht konkurrieren mit industriell gefertigten Lebensmitteln aus Europa, die auch noch hoch subventioniert sind. Zum EU-Gipfel ist Mabanza nicht eingeladen. Er spricht in Abidjan auf dem Gegengipfel. Er und seine Mitstreiter wollen Empfehlungen für die Staatschefs auf dem offiziellen Gipfel erarbeiten, gerechtere Alternativen aufzeigen. Wie können sie die Kleinbauern schützen? Was können sie tun, damit ihre Politiker nicht weiter nach der Pfeife der Europäer tanzen? Wie können sie die Zivilgesellschaft mobilisieren? Kaum steigt Boniface Mabanza in Abidjan aus dem Flugzeug, lächelt er. Er wirkt nun ganz entspannt. Tief atmet er die schwüle Luft ein. Ein unsichtbares Gewicht scheint von ihm abzufallen. Fröhlich geht er zum Taxistand. Hallo, bonsoir. Vous connaissez l'ITCJ, l'Institut de Théologie des Jésuites? Der Taxifahrer, er trägt kurze Rastas, ein ausgeleiertes Feinripp-Unterhemd, speckige Bluejeans und Plastiksandalen, gestikuliert viel und schneidet wilde Grimassen. Am Rückspiegel baumelt ein Bild von Alpha Blondie, dem internationalen Reggae-Star aus Abidjan. Woher kommst du? Ich? Kongo. Ich bin im Kongo geboren. Kongo? Aber ich lebe gerade in Deutschland. In Deutschland! Ich will mit dir dahin. Diese Ivora. Ich will mit dir dahin. Im Kongo hat meine Familie zwei Bauernhöfe mit mehreren Hektar Land. Nein, ich will nicht in den Kongo. Warum willst du nicht, dass ich nach Deutschland gehe? Du willst also mit mir nach Deutschland. Ich will mit dir dahin. Auch wenn es nur scherzhaft gemeint ist. Fast alle jungen Leute in der Elfenbeinküste schielen nach Europa, wollen weg, sehen keine Perspektive. Boniface Mabanza gilt hier als einer, der es geschafft hat. Dass Europa etwas von Afrika lernen kann, glaubt hier, außer den Aktivisten, kaum einer. Halsbrecherisch manövriert der Taxifahrer den Wagen durch den Feierabendverkehr. Der Blick aus dem Fenster zeigt verspiegelte Wolkenkratzer, breite Boulevards mit Villen und Luxushotels, Palmen, dicht bewachsene Hügel, breite Kanäle. Ein geordnetes Durcheinander. Abidjan ist die größte Metropolregion in der Elfenbeinküste. Fast 4,5 Millionen Menschen leben hier. Die Stadt liegt in einer ausgedehnten Lagunenlandschaft, wenige Kilometer vom Meer entfernt. Mittendrin das riesige Hotel Côte d'Ivoire, wo sich die europäischen und afrikanischen Staatschefs treffen. Pass auf die anderen Autos auf. Auf die da? Das sind doch alles France au revoir. France au revoir? Auf Wiedersehen Frankreich. Die Franzosen haben diese Autos weggeworfen. Die Elfenbeinküste ist also der Mülleimer von Frankreich. Hast du es jetzt kapiert? Boniface Mabanza und seine panafrikanischen Mitstreiter treffen sich in einem einfachen Viertel mit niedrigen Häusern mit Wellblechdächern. Ein heruntergekommenes Gewerkschaftshaus ist der Veranstaltungsort des Gegengipfels. Im Hof dort bereiten schon am frühen Morgen ein paar Frauen das Mittagessen. In riesigen Töpfen köcheln nebeneinander Yucca, Kochbananen, Hühnchen und gepökelter Fisch. Wir wollen einen Dialog etablieren zwischen den Gemeinden, den Bürgern und den Regierenden. Die Regierenden und die Investoren und die Finanzinstitutionen entscheiden alles unter sich. Fasst eine Sprecherin aus Togo das Ziel des Gipfels zusammen. Mehr als 200 Frauen und Männer aus ganz Afrika sind da. Die meisten stammen aus Westafrika, aus Togo, Nigeria, Mali, Senegal, Kamerun. Aber auch aus Madagaskar sind Delegationen angereist. Und aus Tansania, Kenia, Uganda, Südafrika. Teilweise tagelang mit dem Bus unter größten Strapazen. Sie berichten von elendlangen Wartezeiten an den Grenzen. Innerhalb von Westafrika gilt eigentlich ein offenes Grenzregime. Doch seit die EU verhindern will, dass Migranten nach Europa kommen, wird immer mehr kontrolliert. Gibt es Schikane, Mauern, Zäune. Ein kleiner älterer Herr mit dunkelblauem Mao-Anzug ruft mit strenger Miene, ins Amphitheater zu kommen. Drin drehen sich träge ein paar riesige Deckenventilatoren. Sie machen vor allem Lärm. Erfrischung bringen sie wenig. Unser ganzer Kontinent wurde in den Dienst von anderen gestellt. Darüber sind wir zu Zombies geworden. Wir wurden auch verdummt. Verdummung funktioniert so. Man nimmt den Menschen die Fähigkeit, ihren Verstand einzusetzen. Die Rede hält Professor Godefroy Kamana aus dem Kongo. Auch er ein geistiger Erbe Lumumbas. Ein großer, kräftiger Mann, der seinen Zeigefinger energisch in die Luft bohrt, während er spricht. Wenn wir Afrikaner von Afrika sprechen, sprechen wir nur über das, was nicht gut läuft. Wir werten uns ab. Man kann den Eindruck bekommen, alles sei verloren. Unsere Kinder hören dauernd diese negativen Geschichten. Sie glauben, sie seien wertlos. Unser Kontinent sei wertlos. Deshalb gehen sie weg. Denn natürlich denken sie, woanders ist alles besser. Viele Panafrikanisten sagen, es habe mit dem Bildungssystem zu tun. An den allermeisten Schulen in Afrika wird noch in den früheren Kolonialsprachen unterrichtet. Fast überall muss man außerdem für Bildung zahlen. Eine Folge der Sparmaßnahmen wegen der andauernden Schuldenkrise in Subsahara. Die internationalen Institutionen haben die verschuldeten Länder gezwungen, die Ausgaben für Bildung zu kürzen, Schulen und Hochschulen zu privatisieren. Viele dieser privaten Bildungsträger werden heute vom Westen finanziert. Von Entwicklungshilfeorganisationen, von Stiftungen, von den Abteilungen für soziale Unternehmerverantwortung multinationaler Firmen. Wir müssen das ändern. Wir müssen unseren Kindern sagen, dass wir für unsere Zukunft zu kämpfen haben. Für unsere geistige und materielle Unabhängigkeit. Diese Botschaft müssen wir vermitteln. Im Elternhaus, in der Schule, in der Universität. Wer ein Ziel vor Augen hat, kann in den Himmel fliegen. Wir können und müssen in den Himmel fliegen. Auch Boniface Mabanza ist begeistert von der Rede seines Landsmannes. Es geht um nichts Geringeres, als die Bevormundung durch den Westen zu beenden, ungerechte globale Wirtschaftsverträge zu kündigen. Voller Energie schreitet er hinaus. Wir geben da drüben einen Workshop zu den Handelsverträgen. Wollt ihr teilnehmen? Kommt einfach mit. Das Jackett hat er längst abgelegt. Trägt jetzt nur noch ein T-Shirt. Vorne drauf das Konterfei seines Vorbilds Patrice Lumumba. Gleich hält er in einem Kellerraum einen Workshop über die ungerechten Handelsverträge und wie eine Alternative aussehen könnte. Auf dem offiziellen Gipfel verabschieden die Vertreter der Europäischen Union derweil mit den Kollegen der Afrikanischen Union vorgefertigte, allgemein gehaltene Erklärungen. Es geht um Investitionen in Ausbildung und Technologie, um die Stärkung von politischer Stabilität und Sicherheit. Konkrete Schritte sucht man vergeblich. Kritiker bemängeln, bei dem Gipfel gehe es der EU vor allem um die Abwehr von Migranten. Wir haben 5 Minuten. Welche Empfehlungen wollen wir im Plenum vortragen? Man muss uns Bürger ermächtigen, mehr teilzuhaben an der Gesellschaft. Man muss unsere Werte schützen, den Respekt für Gemeingüter und für die menschliche Würde. Man muss Allianzen schaffen mit der Zivilgesellschaft in Europa, um auch dort etwas Einfluss zu nehmen. Nur wenn die Mächtigen in Europa wanken, haben wir eine Chance, ihren Einfluss bei uns zurückzudrängen. Das ist wichtig, aber wir sagen immer, man muss. Wer soll denn das alles machen? Das sind wir. Wir müssen das machen. Es heißt immer jemand, aber wir, die Zivilgesellschaft, wir müssen sagen, wir. Wir müssen uns zu einer einzigen Kraft zusammenschließen. So die Theorie. Aber die Umsetzung ist schwer. Auch Boniface Mabanza weiß, noch sind er und seine Mitstreiter nur Sandkörner im Getriebe der internationalen Politik. Der Trost ist gerade dort, wenn man unterwegs ist in Afrika, dass man immer wieder auf Menschen trifft, die engagiert sind, und die Tatsache, dass diejenigen, die vor Ort sind, sich engagieren, das ermutigt schon einen zu sagen, okay, wenn die Menschen selbst hier nicht aufgeben, darf ich auch nicht aufgeben. Draußen auf den Straßen Abidjans erleben wir davon wenig. Wie viele Menschen engagieren sich für eine gerechtere Zukunft, vertrauen ihrem Potenzial, so wie es sich die Aktivisten wünschen. Nicht weit vom Gewerkschaftshaus, in einem kleinen Straßencafé, sitzen an diesem späten Nachmittag ein paar Männer und Frauen auf weißen Plastikstühlen. Studentinnen, Verkäuferinnen, Musiker, ein Busfahrer. Sie alle haben noch nie von dem Gegengipfel gehört, auf dem Boniface Mabanza und seine Mitstreiter über eine andere Welt nachdenken. Der offizielle Gipfel aber ist allen ein Begriff. Wir erwarten sehr viel von dem Gipfel der Europäischen und der Afrikanischen Union. Wir erwarten, dass dort viele Probleme gelöst werden. die Arbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit der Jugend. Also ich hoffe wirklich, dass die Politiker echte Lösungen für all diese Probleme finden. Die Politiker haben die Lösungen für unsere Probleme. Wir können nur zuschauen und nichts machen. Sie haben die Lösungen. Alle hier haben Brüder, Schwestern, Kinder, die zur Schule gegangen sind, studiert haben und trotzdem keine Arbeit finden, die nach Europa gehen wollen oder schon gegangen sind. Sie glauben nicht an eine Zukunft auf ihrem Kontinent. Die Elfenbeinküste ist okay. Hier haben wir Lebensfreude, Liebe und so. Aber es ist nicht wie in Europa. Gerade junge Leute erliegen der Verheißung Europa. Sie haben den Aufwind der afrikanischen Freiheitsbewegungen nicht mehr erlebt und kennen nur noch die aktuellen korrupten Regierenden und ihr eigenes Elend, die reale Armut. Von ihren Eltern haben sie das Gefühl der Machtlosigkeit und der Enttäuschung mitbekommen, das sich in den Jahren nach der Unabhängigkeit breitmachte, als sich die Erwartungen an das neue Afrika nicht erfüllten. Was es bedarf, ist, angesichts der Krise wirklich groß zu denken. Und groß zu denken bedeutet, nicht naiv davon auszugehen, dass von heute auf morgen Arbeitsplätze entstehen können, die für alle ausreichen. Ich kenne eine Reihe von Ländern in Afrika. Von ihrer Wirtschaftslage her können sie sich erlauben, auf nationaler Ebene zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Wenn sowas zustande käme, hätten diese jungen Menschen, die gebildet sind, eine Ausbildung haben, keine formale Arbeit finden, die Möglichkeit, Einkommen zu haben. Mit diesem Einkommen hätten sie tatsächlich die Möglichkeit, ihre Talente in den Dienst ihrer jeweiligen Gemeinschaften zu stellen. Getestet wurde so ein bedingungsloses Grundeinkommen schon in Namibia. 2 Jahre lang erhielten fast 1000 Menschen $100 im Monat. Eine Studie der namibischen Regierung hatte ergeben, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Konzept zur Überwindung der Armut. Gerade wenn die Einkommen innerhalb eines Landes sehr ungleich verteilt sind. Tatsächlich war in den Dörfern, in denen das Experiment stattfand, nach 2 Jahren praktisch kein Kind mehr unterernährt. Davor war fast die Hälfte der Kinder betroffen. Inzwischen beenden rund 90% der Kinder die Grundschule. Die namibische Regierung plant jetzt, in 3 Jahren das Grundeinkommen flächendeckend einzuführen. Auch in Kenia gibt es Versuche dazu. Was ist los? Die Polizei hat alle rausgeworfen. Der Gegengipfel findet hier nicht mehr statt. Am 2. Tag des Gipfels ist das Gewerkschaftshaus verbarrikadiert. Das Tor ist mit einer dicken Kette abgesperrt. Davor wachen Uniformierte mit Schlagstöcken und Polizisten mit Pistolen und Gewehren. Auf der Straße sammeln sich immer mehr Teilnehmer des Alternativgipfels. Die junge Delegation aus Togo ist da, die Gruppe aus Mali, die Fischerinnen aus dem Senegal. Sie sagen, dass das Treffen abgesagt wurde. Wir wissen nicht, was los ist. Sie sind nicht bereit, die Forderungen von uns Afrikanern zu hören. Das ist echt schade. Der Großteil der afrikanischen Politiker betrachtet die Zivilgesellschaft als Feind. Dabei sind wir doch ihr wahrer Partner. Du change, du évolues, seul les imbéciles ne change pas. Du change, du évolues, seul les imbéciles ne change pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Alpha Blondy singt, die größten Feinde von Afrika sind Afrikaner. Vielleicht meint der Sänger damit auch, dass viele unkritisch dem Westen nacheifern und gar nicht an einen eigenen afrikanischen Weg glauben. Boniface Mabanza steht stumm da, mit hängenden Schultern. Neben ihm die anderen, die sich empören, die schreien, die spontan eine Demo organisieren wollen. Schaut mal, das Polizeiauto da vorne. Polizei, ein Geschenk der Europäischen Union. Das ist lächerlich. Sie müssen nach der Pfeife der Europäischen Union tanzen. Sie müssen die Europäische Union beschützen. Mach die Straße frei. Ihr könnt hier nicht bleiben. Auch hier, unter ihresgleichen, auf afrikanischem Boden, haben ihre Ideen der Selbstermächtigung keinen Raum. Fast kommt es zur Schlägerei zwischen Polizisten und Teilnehmern des Gegengipfels. Doch die Bürgerrechtler beruhigen sich, gehen schließlich auseinander. Boniface Mabanza fährt mit ein paar Mitstreitern in ein gekühltes Einkaufszentrum. In einem Café dort arbeiten sie weiter an ihren Empfehlungen für die große Politik. Noch immer ist nicht klar, wie und ob sie die Empfehlungen überhaupt an die Staatschefs übermitteln können. Gerade ist nicht mal klar, ob sie die anderen Teilnehmer noch einmal treffen können. Dann erhält Boniface Mabanza eine Nachricht mit einer Adresse. Die Aktivisten haben in einer Kirche Unterschlupf bekommen. Sie haben eine Stunde Zeit, dann beginnt die Abendmesse. Vor üppigen Blumenarrangements unter einem riesigen Kreuz stehen ein Mann und eine Frau vor einem Mikrofon. In den Händen halten sie Papiere, die Empfehlungen an die große Politik. An die Europäische Union. Die Zivilgesellschaft und die lokalen Gemeinschaften müssen die Investitionspläne mitgestalten, von den Verhandlungen über die Planungen bis zur Ausführung. An die Regierungen. Die Justiz muss unabhängig sein. Unsere Verfassungen müssen sich unseren soziokulturellen und spirituellen Gegebenheiten anpassen. Nationale und regionale Institutionen müssen unabhängig sein, finanziell und organisatorisch. Wir müssen den Konsum lokaler Produkte steigern und so mehr Reichtum schaffen. Wir müssen die Rechte von Kleinbauern schützen. Bauernorganisationen müssen eingebunden werden bei politischen Entscheidungen, die sie betreffen. Die ökologische Landwirtschaft muss als Modell etabliert werden. Also verabschieden wir diese Erklärung alle gemeinsam? Die Menschen fallen sich in die Arme, jubeln. Die Veranstalter verteilen T-Shirts, auf die die Eckdaten des Treffens gedruckt sind. Alle schlüpfen hinein. Aber was passiert nun mit den Empfehlungen für die große Politik? Werden sie die Staatschefs je erreichen? Dann wendet sich das Blatt. Kollegen von Boniface Mabanza aus Deutschland, die für die evangelische Organisation Brot für die Welt arbeiten, haben ihre Kontakte spielen lassen. Ein paar deutsche Politiker, die am offiziellen Gipfel teilnehmen, werden vorbeikommen. Ein kleiner Sieg für die Aktivistinnen. Und haben für uns dann gedacht, Mensch, Kinder, der zivilgesellschaftliche Aspekt, der fehlt wirklich, wenn man das offizielle Tagungsprogramm durchschaut, schon. Als wir in der Runde in Berlin dann festgestellt haben, dass es eben ein paar Meter entfernt genau so organisiert diesen Alternativgipfel gibt, haben wir sofort gesagt, Mensch, Kinder, wäre doch eigentlich nichts Schlechtes, wenn wir einfach mal vorbeikommen, uns einen Eindruck davon machen und umgedreht vielleicht daraus auch gemeinsam was entwickeln, was für die Zukunft daraus entstehen kann. Das Treffen mit den Delegierten findet allerdings hinter verschlossenen Türen statt. Als Boniface Mabanza herauskommt, ist er ganz still und ernst. Fast wie in Deutschland. Nur so viel verrät er. Die Berufspolitiker haben die Empfehlungen vom Gegengipfel entgegengenommen. Und sie haben versprochen, sie auf dem offiziellen Gipfel weiterzugeben. Abends bei einem Bier mit einem Freund platzt es dann aus ihm heraus. Sie kommen immer mit den gleichen Sachen. Südostasien sei doch auch kolonialisiert gewesen und heute seien sie dort längst weiter. Siehe Singapur und so. Es ist unglaublich. Sie verstehen einfach nicht, dass man die Gewalt, die sie in Asien erlebt haben, nicht mit der vergleichen kann, die wir auf dem afrikanischen Kontinent erlebt haben. Man kann das nicht vergleichen. 500 Jahre ging das bei uns. Ja. 500 Jahre Unterdrückung, das hinterlässt Spuren. Als Weiße können wir nur erahnen, welche Spuren das sind. Unsere gängigen Erzählungen von der Kolonialzeit berichten kaum, welcher Schaden Afrika zugefügt wurde. Durch den Sklavenhandel, durch den Kolonialismus, durch die jahrhundertelange Ausbeutung. Die wirtschaftlichen Interessen der kolonialen Unternehmungen werden nur am Rande erwähnt. die zivilisatorischen Verdienste hervorgehoben. Die aktuellen Probleme des afrikanischen Kontinents werden erklärt mit den korrupten afrikanischen Regierungen, die seit der Unabhängigkeit herrschen. Doch es gibt Studien von Harvard-Ökonomen, die untersucht haben, was die Jahrhunderte andauernde Gewalt und Ausbeutung mit dem Kontinent gemacht haben. Das Ergebnis? Die Regionen, aus denen die meisten Sklaven kamen, sind heute die ärmsten und gewalttätigsten. Wenn du das Beispiel Kongo nimmst, durch die Versklavung von Menschen, die Verschleppung von Menschen aus diesem Gebiet nach Amerika, wurde die Bevölkerung halbiert. Und da sind sozusagen die produktiven Kräfte in mehreren Generationen, die einer Gesellschaft weggenommen wurden. Das schafft einen Bruch. Auf diesen Bruch folgt Kolonialismus. Noch eine Geschichte der Ausbeutung, in der auch mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus diesem Territorium wegradiert wurde. Und dann kommt eine Phase, in der man zwar von Unabhängigkeit spricht, aber alle Faktoren sind so gestaltet, dass alles, was in so einem Land geschieht, von außen bestimmt wird. Und zwar ausgerichtet auf Interessen vom Ausland. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Auf dem offiziellen Gipfel gilt nach wie vor: das riesige Bevölkerungswachstum, die fehlenden Perspektiven für junge Menschen, die nicht enden wollende Migration nach Norden, das alles sollen die Afrikaner doch bitte endlich in den Griff bekommen. Schließlich gebe Europa seit Jahren dafür Geld. Lösungen sollen am Ende ausgerechnet wieder die Freihandelsverträge bringen, die Boniface Mabanza als Katastrophe für den Kontinent bezeichnet. Italienische Tomaten und deutsche Kartoffeln könnten bald fast ohne Zölle ins Land kommen. Wie das der Jugend Afrikas helfen soll, bleibt offen. Da geht es einfach nicht darum, dass wir Waren aus Deutschland oder Europa nach Afrika liefern. Unser Interesse wäre vielmehr, dass in Afrika investiert und produziert wird. Günter Nuke, Afrika-Beauftragter der Bundesregierung. Er war einer der deutschen Politiker, die Boniface Mabanza und die anderen Aktivisten in Abidjan besucht haben. Wir alle wollen was tun, dass vor allem junge Menschen, auch gut ausgebildete junge Männer und Frauen, eine Perspektive für sich, für ihre Familien, für ihr Leben. Noke ist überzeugt, damit Migranten in Afrika bleiben, braucht es noch mehr Freihandel, noch mehr Investitionen aus dem Ausland. Mehr Wirtschaftswachstum bedeutet mehr Reichtum für alle. Ähnlich neoliberal klang die Abschlusserklärung auf dem offiziellen Gipfel in Abidjan. Jean-Claude Juncker erklärte, unsere Partnerschaft ist gut vorangekommen, noch ist sie nicht von Erfolg gekrönt, aber wir können erkennen, dass die Absichten, die wir vor 17 Jahren angekündigt haben, zum großen Teil umgesetzt worden sind. Alles ist noch nicht geschafft. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass Afrika und Europa, wenn sie wollen, Großes zusammen erreichen können. Die einzig konkrete Vereinbarung des Gipfels? Die afrikanischen Staaten verpflichten sich, 3.500 Menschen aus Libyen aufzunehmen. Und die Empfehlungen der Aktivisten? Fielen auf dem Gipfel doch unter den Tisch. Immerhin haben die Aktivisten gezeigt, dass es sie gibt, die alternativen Ideen und Lösungen. Und dass sie nicht alleine sind mit ihrem Wunsch nach einer anderen Perspektive. Bevor Boniface Mabanza zurückkehrt nach Deutschland, fliegt er in den Senegal, nach Dakar. Er will die Halbinsel Ngor besuchen. Dort, ganz im Westen des afrikanischen Kontinents, hat er von einer kleinen Gemeinschaft gehört, die solidarisch lebt und die vielleicht als Vorbild für Lösungen aus Afrika taugt. Eingezwängt zwischen einem riesigen Luxusresort und der Millionenstadt Dakar, trotzt die Gemeinschaft von Ngor dem westlichen Einfluss wie ein gallisches Dorf. Die Menschen auf der Halbinsel leben seit Jahrhunderten ein solidarisches Miteinander. Der Einzelne besitzt nur das Nötigste. Die meisten Dinge teilen die Bewohner. Überall in Gor ist Meeresrauschen zu hören. Die Gassen zwischen den niedrigen Häusern sind sandig. Es gibt keine Autos, nur Ziegen und Schafe. Im Sand spielen Kinder. Keine Wolkenkratzer, keine Bettler, keine Armut. Die Menschen lieben ihre Gemeinschaft, erklärt Fischer Samba. Parmi ces pêcheurs, tout pêcheur du village, si tu reviens de la pêche, tu n'as pas le droit d'aller vendre. Wenn unsere Fischer vom Meer zurückkommen, dürfen sie ihren Fang nicht verkaufen. Si tu reviens de la pêche, tu passes par la coopérative. Sie müssen alles zu unserer Kooperative bringen. Dort wird der Fang gewogen und der Preis berechnet. Drei Viertel der Summe darf der Fischer behalten. Ein Viertel geht an die Gemeinschaft. Cette partie que tu laisses, c'est pour aider les familles pauvres. Dieses Viertel ist für die armen Familien, für die Kindererziehung, für die Schulen, für die Moscheen. Dieses gemeinschaftliche Geld ist auch eine Versicherung für den Fischer. Wenn sein Boot kaputt geht, kann er davon die Reparatur bezahlen. Die Gemeinschaft Bigor lebt seit Jahrhunderten vom Fischfang. Unabhängig und nach eigenen Traditionen und Regeln. Der senegalesische Staat hat dort nur wenig zu melden. Früher durften die Vertreter der Kolonialmacht das Dorf nicht betreten. Bis heute regiert ein 22-köpfiges gewähltes Parlament. Bei wichtigen Entscheidungen werden alle 4.800 Bewohner gefragt. Doch auch Negor hat zu kämpfen. Es entstehen immer mehr Hotels, Restaurants, Discos, Casinos und bedrängen die Dorfbewohner. Es ist nicht leicht mit dieser Entwicklung, dem Internet und alledem. Viele junge Menschen wollen nach Europa gehen, zum Studieren. Jeden Freitag nach der Schule und nach dem Freitagsgebet setzen wir uns deshalb zusammen, die Alten und die Jungen. Und wir versuchen, alle auf den guten Weg zu bringen. Die Alten erinnern die Jungen, die nach Europa wollen, an die Kraft der Gemeinschaft. Und sie mahnen, denkt nicht nur an euch selbst. Die Alten verbieten den Jungen nicht, fortzugehen. Sie vertrauen. Und es scheint zu funktionieren. Viele bleiben am Ende doch. Bonjour, ça va? Oui? Oui? Moussa, ein junger Fischer und Musiker, der uns den Gor zeigt, wollte nie weg. Er ist unser größter Fischer. Er hat viele Freunde in Europa, die kommen, um mit ihm zu fischen. Er war in Frankreich, in Deutschland. Wie ist die Situation gerade? Gibt es noch genügend Fisch in Gor? Es gibt gerade wieder viel Fisch. Ihr erwartet, dass die senegalesische Regierung keine neuen Fischereiabkommen mit der EU unterzeichnet? Nein, sie werden es nicht tun. Kämpft ihr Fischer dagegen? Ja, natürlich. Vor drei Tagen hieß es, dass endlich alle ungerechten Fischereiabkommen gekündigt werden sollen. Das ist ein guter Schritt für euch Fischer und für die ganze Gemeinschaft, die ja vom Fischfang lebt. Tatsächlich hat Senegal einigen internationalen Fischereiunternehmen die Lizenzen entzogen. Endlich wurde das Kontrollsystem für illegalen Fischfang verschärft. Ausländische Flotten haben jahrelang das Meer überfischt. Und einige tun es immer noch. Kann eine Gemeinschaft mit kaum 5000 Menschen Beispiel sein für ein anderes Leben, ein anderes System? Ich glaube nicht, dass diese Werte nur in so einer kleinen, überschaubaren Gemeinschaft lebbar sind. Es kommt auf die Gestaltung an. Und ich bin überzeugt, dass wir daran gewinnen, als Menschen sowas in den Vordergrund zu stellen, würden wir auch unsere Strukturen, auch in den Städten, so gestalten, dass wir Raum schaffen, um solche Werte zu leben. Yes, boost. Yes. Vor seiner Abreise ist Boniface Mabanza in Dakar noch mit einem Freund verabredet, dem Musiker Saliou Sarr. Bald reden sie über Ngor, über die Gemeinschaft, die jahrhundertelang ihre Tradition bewahren konnte und die jetzt doch gefährdet ist, Es gibt so viele interessante Gemeinschaften wie Ngor. Die Frage ist, wie können wir die unterstützen? Genau das ist unser Kampf. Wir müssen sie und uns vernetzen. Jeder alleine ist zu schwach. Aber wenn wir uns alle verbinden, stützen wir uns aufeinander, lernen wir voneinander, wachsen wir gemeinsam. Ich habe zum Beispiel so viel von dir gelernt, Boniface. Brücken bauen, das ist unsere Aufgabe. Wenn wir das nicht schaffen, haben solche Gemeinschaften auf globaler Ebene keine Chance. Dann werden alle guten Ansätze erstickt. Die beiden reden noch lange, wie sie die Afrikaner erreichen können, die noch nicht an den Kontinent glauben. Wie sie auch uns Europäer einbeziehen können. Über die Jugendarbeitslosigkeit oder das riesige Bevölkerungswachstum sprechen sie nicht. Später ziehen sie weiter. In einen Musikclub in Dakar. Saliou Sarr gibt dort ein Konzert. Das ist für dich, mein Freund Boniface. Und dann zurück nach Deutschland, in die Diaspora, in seine neue Heimat. Kaum steigt Boniface Mabanza in Frankfurt aus dem Flugzeug, wandelt er sich wieder. Sein Lächeln verschwindet. Noch am selben Tag stürzt er sich wieder in die Arbeit. Den Verlautbarungen vom offiziellen Gipfeltreffen in Abidjan gilt es etwas zu erwidern. Guten Tag. Ich hatte letzte Woche schon angerufen, weil ich meinen Termin bieten wollte. Wenig später fährt er von Heidelberg nach Berlin. Wie so oft. Und wie immer hat er viele Termine. Workshops, Vorträge, Arbeitstreffen. Ein Treffen aber ist ihm besonders wichtig. Gerade gründet er mit Kollegen das Diaspora Policy Institute. Es ist die Institutionalisierung der panafrikanischen Mission, seiner Mission. Wir haben jetzt am 8. am Dienstag unsere Telefonkonferenz. Über das Institut möchte sich die Gruppe politisch mehr Gehör verschaffen. Gerade diskutieren sie ein heikles Thema. Das Auswärtige Amt finanziert Kampagnen von Exilafrikanern, damit sie in ihren Heimatländern Menschen davon abhalten, nach Europa zu gehen. Es soll um Aufklärung gehen, sagen die einen, um Abschreckung die anderen. Dafür können Exilafrikaner Vorschläge einreichen, die dann mit bis zu 45.000 Euro finanziert werden. Die Diaspora-Aktivisten machen mit bei der Kampagne. Einer von ihnen ist Femi Awoni. Der Deutsch-Nigerianer gibt in Berlin die Zeitschrift The African Career heraus. Es ist notwendig, wenn man es bedenkt, dass seit 2015, mehr als 10.000 Menschen sind im Mittelmeer ertrunken. Und die in der Sahara gestorben sind, die sind Sagen-Experte. Die sind viel mehr als die im Mittelmeer ertrunken sind. Vor ein paar Monaten war Awoni unter dem Motto Look before you leave in Lagos unterwegs. In Talkshows und Kirchen hat er erklärt, dass Afrikaner in Europa keine bessere Zukunft erwartet, dass sie als illegale Einwanderer nur als Prostituierte und Drogendealer arbeiten können, bevor sie abgeschoben werden. Ist das glaubwürdig von einem Landsmann, der es doch in Deutschland geschafft hat? Es ist wichtig, dass die ganze Gesellschaft angesprochen wird, weil wir wissen, für die jungen Menschen, sie müssen Gelder von Verwandten bekommen. Und wenn die Verwandte, die haben, oh nee, ich gebe dir mein Geld nicht, damit du im Mittelmeer ertrinkst. Das ist schon eine Folge. Wieder mal geht es darum, was richtig für Afrika ist. Und auch in der Diaspora ist man sich darüber nicht einig. Es ist total unlogisch und total unwirksam und total bekloppt. Es ist total bescheuert. Also, warum passiert das? Ich glaube nicht, dass das eine noble Rolle der Diaspora ist, sich an solchen Konzepten zu beteiligen. Was wichtiger ist, ist die politische Rolle, die die Diaspora übernehmen muss. Wie schaffen wir es, uns so zu organisieren als politische Akteure, dass wir Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie unsere Herkunftsländer regiert werden? Und das würden wir aus eigener Initiative mit eigenen Mitteln machen. Und wir würden uns nicht zu einem Verlängerungsarm eines deutschen Ministeriums oder eines französischen Ministeriums, das kein anderes Interesse hat, als Migration zu verhindern. Wieder mal flüchtet sich Boniface Mabanza in die Arbeit, in seine Mission. Schreibt, formuliert, argumentiert, organisiert. Rastlos und mit wenig Raum für sich selbst. So arbeitet sich Boniface Mabanza weiter ab am politischen Betrieb, an der Bequemlichkeit derjenigen, die scheinbar nicht betroffen sind. Und an der Engstirnigkeit, dem Eurozentrismus, dem täglichen Rassismus, mit immer größerer Dünnhäutigkeit. Das zermürbt und macht einen Dialog auf Augenhöhe noch schwerer. Aber in Deutschland bin ich fremd, bin ich ein Fremder hier. Ich glaube, dieses Gefühl ist noch stärker geworden seit 2015, seit der letzten sogenannten Flüchtlingswelle, wie einige der Politiker sagen. Ich glaube, selbst Menschen, die gebildet sind, haben einfach vergessen, dass nicht alle anders aussehenden Menschen erst seit 2015 in Deutschland sind. Das ist Menschen, die seit Generationen hier leben, und das ist auch im 18. Jahrhundert und so früher. Meine Wahrnehmung hat sich verstärkt in Deutschland seit dieser sogenannte Flüchtlingskrise, und das äußert sich in zwei Weisen. Entweder sie versuchen zu nett zu dir zu sein, um ihre Willkommenskultur zu demonstrieren, oder sie sind sofort ablehnend, weil sie dich in eine Ecke stecken von denen, die vom Sozialstaat hier leben, und sie sehen dich als Last. Und es ist für viele Menschen einfach schwierig geworden, sich normal zu verhalten. Ganz, ganz normal. Wie massiv der Rassismus wirkt, wird uns immer klarer. Wie können wir das Schwarz und Weiß im Denken überwinden? Geht es nicht eigentlich um einen gemeinsamen Wandel hin zu einer gerechteren Welt von Abidjan bis Zwickau? Boniface bedeutet, der, der ein gutes Schicksal bringt. Vielleicht bringt er das ja nicht nur nach Afrika, sondern auch nach Europa. Und das ist wirklich wie Staffellauf. Die Steve Bikos, die Lumumbas, mit ihren Ideen, Franz Fanon, sie haben dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo sie sind. Es gibt eine Pflicht, die wir haben, diesen Staffel nicht fallen zu lassen. Das dürfen wir nicht. Und wir haben eine andere Pflicht, dass die nächste Generation ihn nicht dort finden, wo wir ihn übernommen haben. Lumumbas Erben, wie ein Lobbyist für Afrika kämpft. Feature von Johanna Benz und Veronika Frenzel. Mit Boniface Mabanza und vielen anderen. Es sprachen Lisa Hirdiner, Kamil Jamal, Johanna Benz, Nico Holonitsch, Nina Weniger und Andreas Pietschmann. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.